Das alles ist Heil! Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen, wenn ihr meintet, es müsse und nun ein Wandel kommen und er kam nicht und immer wieder muss er euch nach Berg gerichtet werden. Es muss weiter gekämpft werden, denn es geht nicht. Ihr dürft nicht handeln, ihr müsst gehorchen, ihr müsst euch fügen.